unter Deck, alle Mann, kommt, wir stoßen an, feiern unsere beste Zeit. Wenn hier keiner mehr trinkt, wenn wir nicht mehr sind, weiß ich, unsere Geschichte bleibt. Unsere Taschen waren leer, nur der Seesack schwer und kein Ziel war uns groß genug. Nur das Hemd auf dem Leib und die Welt so weit und der Rum tat den Träumen gut. Wir waren jung, wir waren laut, wollten jede Braut, jeder Streit schweißte uns zusammen. Unser Durst ungestillt und die Seele will und so fühlt es sich heut noch an. Doch das ist lange her. Zurück, nur die See im Blick, für den Rest schien uns Zeit genug. Denn die Ferne, sie rief und der Rum erstieg uns zu Kopf und er machte Mut. Damals fing alles an, jeder wuchs zum Mann und wir fuhren ohne Sorgen mit. Es war hart, es war schön und die Welt zu sehen bleibt bis heute das größte Glück. Doch das ist lange her. Und der Wind hat sich gedreht. Sie war schön, unsere Zeit, die Erinnerung bleibt. Ja, so lang, schon so lang ist her. Also hebt euer Glas, was auch kommen mag, stoßt mit an auf die beste Zeit. Wenn hier keiner mehr trinkt, wenn wir nicht mehr sind, weiß ich, unsere Geschichte bleibt. Doch das ist lange her, das ist lange her.